beginne. Lass noch nicht an, lass noch nicht an, was ich noch kühn wieder sinne. Lass noch nicht an, lass noch nicht an, wer mir im Leben begegnet. Denkt immer dran, denkt immer dran, ob man mit Blumen auf mich segnet. Einen Satz jeder Mann. Ja, so ist sie, die über mich, der Siegen sind, die sind, der Glanz und Charme und Poesie.